wenn wir gerade in der Passionszeit jetzt über das wunderbare Testament Christi sprechen, ist uns das ja jetzt ein besonderes Anliegen. Und darum geht es auch heute um den letzten Willen Gottes in Christus. Wir kennen ja dieses Wort, mein letzter Wille, den wir in einem Testament niederlegen, damit die Hinterbliebenen danach handeln und das einnehmen können, was durch meinen letzten Willen aufgeschrieben ist, wie es verteilt werden soll. Gott hat auch seinen letzten Willen kundgetan in Jesus Christus. Ich lese uns die Verse 16 bis 22 zunächst aus Hebräer 9. Wo ein Testament ist, da muss der Tod geschehen des, der das Testament machte. Denn ein Testament wird fest durch den Tod. Es hat noch nicht Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. Daher auch das erste nicht ohne Blut gestiftet ward. Denn als Mose ausgeredet hatte von allen Geboten nach dem Gesetz zu allem Volk, nahm er Kälber und Bocksblut mit Wasser und Scharlachwolle und Isop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach: Das ist das Blut des Testaments, das Gott euch geboten hat. Und die Hütte und alles Geräte des Gottesdienstes besprengte er gleicherweise mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Diese Worte sind ja geschrieben an wankelmütige Gläubige, die jetzt nicht sich ganz sicher waren, ob sie nun in Christus ein Testament bekommen haben, was nicht mehr erneuert und überholt werden könnte, sondern ein festes. Oder ob sie vielleicht nur von den Tieropfern erlöst worden sind. Wir werden einige Sätze gleich uns sagen, welchen Umfang dieser letzte Wille Gottes in Christus hatte. Ich lese zunächst aber eine kurze Beschreibung von dem Bruder Scofield, dem Bibellehrer, dem englischen Anfang des letzten Jahrhunderts. Und er sagt Folgendes: Der neue Bund, das letzte der acht großen Bündnisse der Schrift, ist besser als der Bund mit Mose. Nicht moralisch, sondern in der Wirksamkeit. Er ist auf bessere Verheißungen gegründet. In dem Bund mit Mose sagte Gott, wenn ihr wollt. In dem neuen Bund sagte er, ich will. Unter dem Bund mit Mose kam der Gehorsam aus der Furcht. Unter dem neuen Bund kam der Gehorsam aus einem willigen Herzen und einem willigen Geist. Der neue Bund sichert jedem Gläubigen die persönliche Offenbarung des Herrn zu. Er macht der vollständigen Vergebung der Sünde gewiss. Er beruht auf einer vollbrachten Erlösung. Soweit Scofield, der versuchte, dies deutlich zu machen. Aber in diesem Hebräerbrief musste das geschrieben werden, weil man an dem, wie wir uns schon oft gesagt haben, an dem Gewohnheitsgottesdienst festgehalten haben. Und ich wiederhole mich da immer wieder gerne, auch im Blick auf Gesetzlichkeit, die gesetzlich sind, vergessen, dass die Verheißung des Lebens ohne Gesetz gemacht worden ist. Dass Abraham zur Gerechtigkeit gekommen ist durch Glauben. Da gab es noch gar kein Gesetz vom Sinai. Und diese Gerechtigkeit soll auch jetzt eingenommen werden. Das Gesetz kam erst 430 Jahre später. Aber es konnte nicht selig machen. Aber viele verfielen diesem Gottesdienst nach dem Gesetz und waren sich jetzt unsicher, ob sie dieses Neue in Christus als weiterführend beziehungsweise als abschließend annehmen können und das andere lassen dürfen. Hier wird der Vergleich gegeben und es soll ja deutlich gemacht werden, dass auch das Blut fließen musste, um diesen letzten Bund, den neuen Bund, den achten Bund, schließen zu können mit den Menschen. Ein Testament ist ja eine Willensbekundung. Eine Willensbekundung, man schreibt dort hinein, welches Erbe man hinterlässt oder wer was bekommen soll. Ein Testament bestätigt also das, was ich mir vorgenommen habe. Und das darf auch nicht verändert werden. Darum steht hier im Hebräerbrief, dieses Testament muss gültig bleiben, aber es wird erst in Kraft treten bei dem Tod dessen, der das Testament gemacht hat. Erst dann ist es vollzugskräftig. Solange der lebt, der es geschrieben hat, kann das Testament immer wieder verändert werden oder gänzlich erneuert werden. Ein Testament wird also nur durch den Tod besiegelt und danach vollstreckt. Der Schreiber des Hebräerbriefes weist also auf das Testament, das Gott auf das Bündnis mit Mose gemacht hat, mit dem Volke Israel hin, und dann das, was Gott in Christus, in seinem Sohn, vollführt hat. Beide Testamente wurden, und das ist so, mit Blut besiegelt. Beide mussten mit Leben besiegelt werden, denn das Leben ist im Blut. Und das Testament hatte erst Gültigkeit in der Verfassung, nachdem das Blut geflossen ist. Und jetzt wird hier gesagt, Mose musste auch Blut fließen lassen, aufgrund dessen, was Gott gesagt hat und das Volk annehmen sollte, damit ein Bund geschlossen wird. Und so ist auch hier Blut geflossen durch das Opfer Jesu im neuen Bund. Die Frage blieb aber stehen, ja, ist jetzt einfach nur ein Allgemeinopfer gegeben worden, jetzt brauchen wir nicht mehr so viele Tiere opfern, wir haben ein Opfer, oder hat dieses Opfer noch eine ganz andere Wirkung? Das erste in 2. Mose 24 war ja kurz nach der Gesetzgebung auf dem Berg Horeb im Sinai. Da heißt es, Mose kam und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechte. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme und sprach, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Also wir wollen den Bund eingehen. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn und machte sich des Morgens früh auf und baute einen Altar. Denn das, was jetzt gesagt worden ist, muss besiegelt werden. Unten am Berg mit 12 Säulen nach den 12 Stämmen Israels. Und sandte hin Jünglinge aus den Kindern Israel, dass sie Brandopfer darauf opferten und Dankopfer dem Herrn von Pharren. Und Mose nahm die Hälfte des Bluts und tat's in Becken. Die andere Hälfte sprengte er auf den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks. Und da sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen, da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist Blut des Bundes, den der Herr mit euch macht über allen diesen Worten. Also es musste mit Blut besiegelt werden. Altar ist der Opferteil des Bundes, der Altar, dann das Buch sind die Worte des Bundes und das Volk Empfänger des Bundes mit Blut besiegelt. Auch die Geräte in der Stiftshütte mussten mit Blut besprengt werden. Der Opferaltar zum Beispiel so in 2. Mose 29, Vers 12 oder auch Vers 36, musste mit Blut versöhnt werden. Also ein Bund mit Gott geht ohne Blut nicht. Das war ja nun den Israelis eigentlich klar. Aber was ist mit dem neuen Opfer, mit dem Blutopfer in Christus? Das Zweite Testament, es ist also das letzte Testament, das sollten Sie merken, es gibt danach kein neues Testament mehr. Es ist das letzte Testament, der letzte Wille Gottes, musste gleichfalls mit Blut besiegelt werden. Mit dem Tod dessen, der es gemacht hat. Mit dem Tod Jesu, Gott in Christus. Jesu Blut floss zur Bestätigung des neuen Bundes und machte dadurch das Testament rechtskräftig. Durch das Blut am Kreuz wurde das Testament zum Leben rechtskräftig. Darum sagte der Herr Jesus auch in Matthäus 26, Vers 28, beim Abendmahl, als er den Kelch den Jüngern reichte, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. In meinem Blut. Das ist die Besiegelung des Testamentes. Das Blut des ersten Testamentes floss für alle Israeliten. Und hier bitte ich einfach, diesen Unterschied mal zu erkennen. Das Blut dieses Bundes mit Mose floss für die Israeliten, für dieses Volk, was gerufen worden ist. Aber das Blut des zweiten Bundes floss für alle Menschen. Das ist das, womit einige Schwierigkeiten hatten, einige Hebräer, um das zu verstehen, denn das kannten sie noch nicht. Ja, dieses Blut war nur ein Bund mit den Israeliten und die hatten das Gebot bekommen. Keiner hatte es sonst. Keine Nation kannte die Gebote vom Sinai. Gott hatte mit keiner Nation diesen Bund geschlossen über diese Worte, die er sagte zu Mose und Mose dann zu dem Volk, sondern nur zu Israel. Aber im zweiten Bund ging es weiter. Blut floss für alle. Deswegen Johannes 3, Vers 15 im Johannesevangelium lesen wir zum einen in Vers 15, dass alle, die an ihn glauben, soll nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist der neue Bund zum Leben. Und Vers 16 kennen wir ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben. Also hier ist nicht nur, sind nicht nur die Juden gemeint, nicht nur Israel. Hier ist ein neuer Bund. Der neue Bund umfasst das Versprechen für alle Menschen in aller Welt, in alle Nationen, wenn sie zu ihm kommen, dass sie selig werden können. Und in Vers 17 von Johannes 3, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig wird. Das heißt also nicht nur das Volk Israel. Der neue Bund greift also weiter. Darum Johannes 12, Vers 32, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. Also jeder, der über die Erde geht, es gibt da so schöne Aufkleber, die man manchmal auf dem Auto lesen kann, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Ja, das ist damit gemeint. Das ist ein anderer, ein erweiterter Bund, das ist der letzte Bund, den Gott gemacht hat in seinem Sohn. Das ist der Bund, aus dem heraus allen Menschen das himmlische Erbe zuteil werden soll, die an Jesus Christus glauben. Denn ein Testament birgt in sich ein Erbversprechen. Gottes Zusagen in seinem Sohn sind also endgültig und ewig. Sie werden nicht mehr verändert. Und das war die Frage. Jetzt haben wir noch einen weiteren Bund. Wir hatten ja viele Bündnisse, noch ein Bund. Kommt danach noch ein Bund? Nein, das ist der letzte Bund, der allumfassende Bund. Somit braucht also weder eine Rückschau gehalten zu werden in den alten Bund, noch eine Vorschau auf irgendein anderes Testament, was noch verfasst werden könnte. Das erste Testament mit Mose war für das Volk Israel. Das letzte Testament für alle Menschen. Danach gibt es keins mehr und es ist größer als das erste. Darum ist die Rückschau in das erste Testament, in das erste Bündnis nicht nötig. Die Gläubigen aus den Juden sollten also anhand des Besiegelungsvergleiches, beides musste mit Blut besiegelt werden, erkennen, dass auch dem Neuen Testament in Christus das Bestätigungszeichen nicht fehlt. Also da wurde nicht nur, das sollten Sie merken, jetzt gesagt, nun glaube du an Jesus. Nein, es muss ein Testament, es muss ein Bund da sein. Und hier wird gesagt, auch der ist mit Blut besiegelt worden. Auf das Blut kommt es an, sonst wäre das Testament nicht rechtskräftig und nicht gültig. In ihm, in Jesus Christus, und das haben die Apostel dann später in ihren Briefen aufgegriffen, wollten sie auch deutlich machen, nicht nur unter den Nationen, so wie Paulus ja auch unter den Nationen gesandt worden ist, sondern auch unter den Juden. Kolosser 2, Vers 9, in Christus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Mit anderen Worten, wenn ihr euch diesem Testament aussetzt, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und die Fülle bedeutet, da ist ein Erbe drin, was für jeden so allumfassend und ausreichend ist, dass er nach keinem anderen Testament oder Erbe Ausschau halten muss. Das Testament Jesu hat das erste Testament nicht nur völkisch erweitert, also von einer Nation Israel auf die Nationen in der Welt, sondern auch die Lebensverheißungen in das Himmlische erweitert. Das letzte Testament hat also Verheißungen für den Himmel gegeben. Das erste Testament waren Verheißungen für die Erde, für das Leben mit Gott. Ja? Und das bestätigt auch Johannes in seinem ersten Brief und sagt ja, dass Christus gestorben ist, nicht nur für unsere Schuld, sondern für die der ganzen Welt, den Zugang in das Ewige. Johannes 12, 49 bis 50 steht auch, dass das ewige Leben daraus ist. Also hier wird jetzt nicht von dem Leben nur auf der Erde geredet, was das Volk Israel haben sollte. Es sollte ja hier Gott dienen. Es musste ja im Übrigen auch einen Empfänger geben. Vielleicht kann ich das mal so erklären. Ich habe mir zu Hause Gedanken gemacht, wie kann ich das bloß mal erklären, damit das mal verständlich wird. Wenn jemand ein Geschenk von mir bekommen soll, etwas Gutes, und ich kann ihn aber jetzt persönlich nicht erreichen, setze ich einen Boten ein. Dem gebe ich das Geschenk und der soll es weitertragen. Und das wäre ein Bild dafür für Israel. Israel war wie so ein Bote, der das Geschenk Gottes an die Welt bekommen hat. Gott musste so einen Boten haben, um dieses Geschenk weiterzutragen, dass es nachher in der Erfüllung für alle gilt. Also auch für den Boten selbst, aber nicht nur für den Boten, sondern für die ganze Welt. Israel war einfach nur Diener Gottes, für alle Menschen. Das ist zwar eine besondere Stellung, die Gott diesem Volk gegeben hat, denn so wie auch nicht alle Frauen diese Ehre hatten wie Maria, die Jesus empfangen durfte, so hat auch nicht jedes Volk diese Ehrung, Gott so unmittelbar dienen zu dürfen. Aber Israel ist nur der Diener gewesen, den Gott beauftragt hat, damit er etwas für alle tun kann. Und das ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Bund. Das Erbe des ersten Testamentes, gehen wir mal davon aus, was ist denn das? Das war auch sehr groß, das Erbe, das ja, wo das Testament mit Blut besiegelt war. Das war für Israel folgendes, eine erneute Zuwendung Gottes zu den Menschen. Was bedeutet das? Als die Sintflut ausbrach, sagte Gott, ich will alle vertilgen, alles vertilgen. Alles vertilgen. Beziehung ist abgebrochen. Mensch, Tier und alles, was dort wächst. Vertilgen. nur Noah fand Gnade. Und nach der Sintflut war es die erneute Zuwendung zu den Geschöpfen. Das ist ein Erbteil im Testament. In dem Testament, das Gott gemacht hat am Sinai. Ich wende mich den Menschen neu zu. Dann war in dieser Erbmasse drin Gesetze und Gebote, um vor Gott auf dieser Erde würdig nach Möglichkeit leben zu können und zu erkennen, dass es keinen anderen Gott gibt, außer ihm, den Schöpfer. So lesen wir in 5. Mose 4, ich lese da mal einige Verse, Vers 1 und 2 und dann Vers 35, 5. Mose 4. Das war also in diesem Bund, in diesem Testament mit eingebunden. Nun höre Israel die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommt in das Land Kanaan, um es einnehmen zu können. Eine irdische Verheißung, dass euch der Herr, euer Väter, Gott gibt. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete und sollt auch nichts davon tun. Und in Vers 31 und 35 dieses selben Kapitels heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht lassen noch verderben, wird auch nicht vergessen des Bundes, den er deinen Vätern geschworen hat. Und Vers 35, du hast's gesehen, auf das du wissest, dass der Herr allein Gott ist und keiner mehr. Das haben die Heiden nicht gewusst. Die haben ja viele Götter und Götzen gehabt. Aber Israel hat in diesem Bund eine Erbmasse bekommen, zu wissen, es gibt nur den einen Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Nicht? Das jüdische Glaubensbekenntnis sagt es ja auch, nicht? Schma Israel, der dein Gott ist ein einiger Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Das war eine Offenbarung in der Erbmasse des ersten Bundes für dieses Volk, was andere nicht wussten. Auch 2. Mose 31, Vers 13, wo es heißt, dass du weißt, dass ich der Herr bin. Es ist keiner sonst. Du brauchst gar nicht auf die Suche gehen. Es ist nur einer. Das ist also ein Vermächtnis, ein Erbe der Ordnungen, das Israel bekommen hat. Auch bekam Israel das Erbe der Nähe Gottes. Das war auch was ganz Neues. Wodurch? Durch den Bau der Stiftshütte, den Gott angeordnet hat. In 2. Mose 25, 8 sagt er, ein Heiligtum soll gemacht werden, damit ich unter dir wohnen kann. Unter dir wohnen kann durch diese Schechina. Auch in 2. Mose 29 will ich mal lesen, Vers 45 und 46. Also das heißt, das erste Bündnis hatte auch wunderbare Berechtigungen und wunderbare Erbmassen in sich und hat die Menschheit beschenkt. Aber es war nur das erste, der Anfang, nicht das letzte, was ausgeweitet wird bis in die Ewigkeit hinein. 2. Mose 29, Vers 45 lese ich mal. Ich will unter den Kindern Israel wohnen. Und ihr Gott sein, das war auch was Neues. Gott wollte die Nähe jetzt zu den Menschen suchen. Er wollte sein Erbe immer wieder austeilen, auch in Zeiten der Gleichgültigkeit Israels. Er wollte immer wieder den ersten Bund erneuern. Wir lesen zum Beispiel in Jeremia 7, Vers 2 und 3. Israel ist ja dann auch wieder abtrünnig geworden in vielerlei Hinsicht. Aber dann sagt der Herr hier Folgendes, tritt ins Tor, so sagt er zu Jeremia, im Hause des Herrn und predige dort dies Wort und sprich, hört des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, bessert euer Leben und Wesen. So will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Das heißt, ich will das Bündnis, was wir mit einem Blutopfer besiegelt haben, will ich einhalten. Gott wollte seine Versprechen absolut tun. Ja, er zog ein nicht zurück, sondern er lud das Volk immer wieder ein. Der Herr wollte also sein Erbe immer wieder austeilen. Und so will er ja auch das letzte Testament bestätigen und das Erbe darin austeilen für jeden. Es ist also das Erbe der Zuwendung, was hier Israel auch kriegte. Noch etwas. Israel bekam in diesem ersten Bund das Erbe des äußeren Lebens mit Gott in Kanaan. Mit Gott in Kanaan. Haltet meine Rechte, dass ihr lebt. In Kanaan. Das heißt irdische Verheißung. Sie sollten dieses Land einnehmen. Ganz anders in dem neuen und letzten Bund. Wir sollen, wir haben hier keine bleibende Stadt, das himmlische Jerusalem einnehmen dürfen. Zusammenfassend wird das Erbe beschrieben im Römer 9. Der Apostel Paulus, er hatte ein brennendes Herz dafür, was Israel bei dem ersten Bund für ein Erbe bekommen hat. In Römer 9, Abvers 4, die von Israel, denen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung, welche auch sind die Väter und aus welchen Christus hervorkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Also der Apostel Paulus wollte deutlich machen, hier ist ein Erbe, aber es ist nicht das letzte und größte Erbe, nicht das letzte und größte Testament, sondern es ist das Erbe für den Diener, für den Boten, den Gott erwählt hat für alle Welt. Für alle Welt. Es ist die Offenbarung des Vaters. Gott ist Vater Israel, so steht es auch in Jesaja 63, Vers 16 und 64, Vers 7, dass Gott der Vater ist, Offenbarung des Vaters. Aber dann musste die Offenbarung des Sohnes und des Heiligen Geistes auch noch kommen. Israel bekam also das Erbe des Landes, das war auch mit da drin, 2. Mose 3, Vers 8 oder 13, Vers 4 bis 5, ich will, und da wird genau die Völker aufgezählt, ich will dieses Versprechen deinen Vätern gegenüber einlösen und euch dieses Erbe geben. Und das Erbe der Verheißung, das hat auch Israel bekommen in diesem ersten Testament auf den Erlöser. Micha 5, Vers 1, das ist eine Verheißung in dieser Erbmasse drin. Ja, aus dir soll mir der Herr kommen, der über Israel Herr sei und auch über die Nation. Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judas. Eine Verheißung, ist ein Erbe. Keine Nation hat das gewusst. Nur Israel hat das gewusst. Das ist das Geschenk des Bundes. Und auch noch das Erbe, der Hinweis auf das irdische Königreich. So wie wir es in Sacharja 14, Vers 4 bis 9 und besonders Vers 9 dann lesen, dass der Herr König sein wird. Hier verstehen wir im Übrigen auch die Frage der Jünger, die ja nicht dumm war, sondern die darauf fußte, aufgrund dieses Erbes, wirst du dein Reich jetzt aufrichten? Daraus fußte die Frage. Das Königreich, wir haben doch das Erbe, wir haben doch den Bund und da wird doch das gesagt, dass der König kommt und sein Reich aufrichtet. Aber der Herr sagt, nein, das ist jetzt noch nicht diese Zeit, nicht? Aber das steckt alles damit drin. Und nun das Erbe des Neuen Testamentes. Des Testamentes Christi, des letzten Willen Gottes. Dieses Erbe steht nicht nur einem Volk zu, sondern allen glaubenden Menschen. Das Vorhergehende stand nur einem Volk zu. Und hier merken wir, dass die Hebräer irgendwie ins Schwimmen zum Teil gekommen sind. Was ist das nun mit dem neuen Bund? Ist es nur eine Ablösung von den vielfältigen Opfern zu einem Opfer hin? Das wäre ja auch schon was Wunderbares. Wir brauchten jetzt nur noch dieses eine Opfer und können uns alle anderen Opfer sparen. Nein, es hat eine Dimension, die Israel noch nicht kannte eine himmlische Dimension und weltumspannende Dimension. Das letzte Opfer. In der Apostelgeschichte 20 hat Paulus, als er sich von den Ephesern verabschiedete, gesagt, dass alle Erben sind, die in Christus geheiligt werden. Alle werden Erben sein, die in Christus geheiligt werden. Und das Wort alle bedeutet ja, alle Menschen aller Nationen, woher sie auch kommen, wenn sie sich in Christus heiligen lassen, erben sie das Ewige. Und vor Agrippa hat Paulus die Rechtfertigungsrede in Caesarea am Meer gehalten und sagte dann, Apostelgeschichte 26, ich lese uns das mal vor, Vers 18, also er berichtet von seiner Sendung, was er vor Damaskus erlebt hat, dass der Herr mit ihm geredet hat und er dann sagt, fragte, Herr, wer bist du? Jesus sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst, aber stehe auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast und das ich dir noch will erscheinen lassen. Das hat er alles dem Agrippa erzählt. Und ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich senden werde. Aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott und empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Dass sie empfangen das Erbe. Alle, die Israel zuerst, wie es Paulus im Römerbrief sagt, zuerst den Juden und dann auch den Heiden. Das gehört einfach im neuen Bund zusammen. Und dieses Erbe ist nicht nur auf irdische Grenzen ausgerichtet, sondern in Epheser 1, Vers 18 heißt es ja, dass Paulus dafür betet, dass der unausschöpfliche Reichtum dieses Erbes die Gläubigen erkennen sollten. Es ist ein Erbe mit Dimensionen, die wir hier gar nicht ausdenken können. Also wie gewaltig groß und größer ist dieses Testament als das erste Testament. Und deswegen sollten jetzt die Hebräer sich dazu ziehen lassen, in eine ganz neue Dimension der Geschenke Gottes hinein, und die sie überhaupt gar nicht ausschöpfen können, weil sie nicht irdisch bezogen sind, sondern in die Ewigkeit fließen. So ja auch im Römerbrief, in diesem Kontext, in Römer 8, Vers 17, wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben Gottes. Gottes Erben, das heißt Miterben Christi. Wenn wir auch den Weg mit ihm durch die Zeit gehen und dann werden wir mit erhoben zur Herrlichkeit. Aber am Ende des Kapitels steht dann Folgendes auch in Vers 32. Gott hatte seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, Neue Testament, letzte Testament mit Blut besiegelt. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und dieses Wort mit ihm nicht alles deutet auf die himmlische Herrlichkeit ohne Grenzen. Denn das ist das Erbe Christi und mit dem haben wir es zu tun. Und das ist umspannend, die ganze Welt umspannend für jeden, der es annehmen möchte. Erben des Lebens in Ewigkeit. Darum schreibt Paulus auch in Kolosser 1, 27, Christus in uns ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Nicht nur die Hoffnung auf Kanaan, nicht nur die Hoffnung auf ein irdisches Land, auf ein irdisches gutes Leben, sondern auf das himmlische Leben. Im Neuen Bund ist die Erbmasse auch dahingehend deutlich geworden, dass alle, die an Jesus glauben, auch den Heiligen Geist empfangen und die kriegen auch was ganz Neues. In Galater 5, Vers 22 wird ein Erbteil aufgezeigt, was vorher gar nicht möglich war, was durchs Gesetz auch nicht möglich war. Das konnte man durchs Gesetz nicht erlangen. Und zwar die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist die Erbmasse des Neuen Testamentes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das konnte man durchs Gesetz nicht erarbeiten, nicht verdienen. Das ist ein Geschenk des Neuen Testamentes. Der das Testament verfasst hat, der ist gestorben, hat sein Blut vergossen und hat uns das geschenkt. Und nicht nur das, sondern er hat uns auch Gaben geschenkt. 1. Korinther 12. Gaben von Gott aus der Ewigkeit. Da werden ja 9 Geistesgaben aufgezählt, aber es gibt ja auch noch andere an anderer Stelle. Das sind Geschenke aus der Erbmasse für die, die das Erbe gerne angenommen haben. Das gab es vorher auch nicht. Oder das Erbe überhaupt der geistlichen Führung. Lesen wir dazu Johannes 14. Was sagt der Herr, was da kommen wird? Durch den neuen Bund. Das gab es im alten Bund nicht. Obwohl der alte Bund auch mit Blut besiegelt war. Aber da waren irdische Verheißungen. Jetzt sind es ewige Verheißungen. Und ein Handeln aus der Ewigkeit in der Zeit in den Menschen, die erlöst sind. Da heißt es hier in Johannes 14, Vers 16, ich will den Vater bitten, er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht, sie kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Erbmasse des neuen Bundes. Und das wurde ja zuerst auch dem Diener Israel gesagt, aber dann auch allen Nationen. Noch ein Erbe im Neuen Testament haben wir bekommen, und zwar den Missionsdienst. Den gab es vorher auch nicht im Alten Bund. Im Gegenteil, da hat Gott gesagt, ihr sollt euch mit keinem vermischen. Natürlich, einige sind umhergezogen, haben Proselyten gemacht, aber es gab keinen Auftrag dafür. Gab es nicht, sondern das Volk sollte einfach nur für sich bleiben, ohne Kontakt zu den Nationen. Aber jetzt gab es als Erbe im neuen Bund nach Pfingsten, wo Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, geht hin in alle Welt. Das ist aus dem Testament geflossen. Und Erbe der himmlischen Gemeinschaft, nicht der irdischen Gemeinschaft, wie wir es vorhin vom ersten Bund sagten, sondern der himmlischen Gemeinschaft, wie Paulus das in 1. Thessalonicher 4, 17 sagt. Wenn der Herr kommt und uns entrückt, dann werden wir bei ihm sein, alle Zeit. Bei ihm. Ja? Himmlische Gemeinschaft, nicht auf Abstand irgendwo, sondern bei ihm. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Und in Offenbarung 21, Vers 7 steht dann auch, dass wir ins himmlische Jerusalem kommen und wenn wir überwinden, werden wir alles erben. Alles, was in dem Testament steht, werden wir erben. Das Testament, das mit Blut besiegelt worden ist, das wird eröffnet durch den Glauben an Jesus Christus und alles werden wir ererben. Auch in der Ewigkeit, himmlische Jerusalem. Merken wir, und das sollte hier den Hebräern, die den ersten Bund sehr ernst genommen haben und darin auch wirklich sich mühten und arbeiteten, gesagt werden, nehmt den neuen Bund an. Der ist höher, weiter, umfassender und er gibt euch all das, was ihr braucht und da braucht ihr keinen weiteren Bund mehr. Der erste war für das Irdische. Der letzte in Christus ist für das Himmlische. Sündenvergebung, Leben, himmlisches Reich in Ewigkeit. Das Testament Christi ist eröffnet worden. Wir denken ja an Golgatha, wir denken in der Passionszeit daran, dass ja der Erblasser für uns gestorben ist. Testament ist eröffnet worden und alle sind eingeladen, jetzt diese Geschenke, die da drin angesprochen werden, aufzunehmen. Und zwar nicht nur für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Jesu Tod und sein vergossenes Blut und seine Auferstehung von den Toten gibt jedem, der Gott glaubt, wie sagt die Schrift, Leben und volle Genüge. Volle Genüge, also da fehlt überhaupt nichts mehr. Denn der letzte Wille Gottes ist es, Johannes 6, 40, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben. Jetzt verstehen wir, ich lese nochmal den Text, warum diese Diskussion hier im Hebräerbrief angesprochen worden ist oder geführt wird. Wo ein Testament ist, da muss der Tod geschehen, dessen, der das Testament machte. Denn ein Testament wird fest durch den Tod, es hat noch nicht Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. Daher auch das erste nicht ohne Blut gestiftet war. Denn als Mose ausgeredet hatte, von allen Geboten nach dem Gesetz zu allem Volk, nahm er Kälber und Bocksblut mit Wasser und Scharlachwolle und Isop und besprengte das Blut und alles Volk und sprach, das ist das Blut des Testaments, das Gott euch geboten hat. Und die Hütte und alle Geräte des Gottesdienstes besprengt er gleicherweise mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und in dem Abschnitt davor haben wir gelesen, Christus ist gekommen, dass er sei ein hoher Priester der zukünftigen Güter, also Testament für die Ewigkeit, und ist durch eine größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit der Hand gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch der Böcke oder Kälberblut, sondern durch sein Eigenblut, einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Testament ist besiegelt. Das letzte Testament hat eine Ausweitung, wie es das erste nicht konnte. Und da hinein sollen sich alle berufen lassen, in die Ausführung, an die Ausweitung der Gaben des letzten Testaments. Soweit zu diesem Abschnitt. Nächstes Mal kommen wir ja dann wieder dazu, welche Auswirkung das in die Ewigkeit hinein hat und was wir dadurch nicht nur empfangen, sondern auch leben und erleben können.